dezentrale Computerprogramme, regulierte Plattformen und so weiter. Problembeschreibung. Abgesehen von der Nutzung als Treuhänderersatz können Smart Contracts als dezentrale Computerprogramme eingesetzt werden. Jedes Computerprogramm läuft heute entweder auf einem zentralen Computer oder auf einem Server. Fällt dieser aus bzw. wird er abgeschaltet, läuft das Programm nicht mehr. Durch Cloud-Server, welche verteilt sind, wird das Ausfallproblem zumindest teilweise behoben. Doch was, wenn etwa eine Regierung ein bestimmtes Programm nicht mehr erlaubt und abschalten will? Lösungserklärung. Genau hier können dezentrale Computerprogramme Abhilfe schaffen und als Smart Contracts auf Tausenden von Computern gleichzeitig laufen. Der derzeit größte dezentrale Computer, Ethereum, bietet seinen Nutzern genau dies an und hat bereits Standards etabliert, welche Hobbyprogrammierer nutzen können. Durch Umsetzung von Turing Complete bei Ethereum ließen sich sogar recht komplexe Anwendungen konzipieren, welche dann von niemandem mehr gestoppt werden können. Die größte Herausforderung hierfür ist die Ressourcenkapazität. Komplexere Computerprogramme benötigen enorm viel Rechenleistung, welche auf allen Computern gleichzeitig vorhanden und nutzbar sein muss. Dies ist der Hauptgrund, warum bisher eher Basic-Anwendungen angewendet worden sind. Alternativmöglichkeiten. Einige Alternativen zu einer vollständig dezentralen Blockchain gehen den Weg einer nicht vollständigen Dezentralisierung. Dies erlaubt eine deutlich bessere Skalierung als zum Beispiel bei Ethereum. Doch stellt man sich zu Recht die Frage, inwiefern diese Lösungen zensurresistent sind und ob sie damit überhaupt besser sind als eine vollständig zentrale Umsetzung. Ein paar Praxisbeispiele. Anwendungsmöglichkeiten gibt es bereits viele. Ganz egal, ob ERC-20 oder ERC-721-Contracts auf Ethereum, ob dezentrale Börsen oder ob Alternativen zu dem verbotenen Mega-Upload. Firmen auf der ganzen Welt sehen sich Anwendungsfelder im dezentralen Computing-Bereich an. Es wird allerdings essentiell sein, ob solche Anwendungen eher für legale oder für illegale Zwecke verwendet werden. Wenn dezentrale Börsen ausschließlich dafür verwendet werden, illegale Verträge abzuschließen, so werden die Regierungen irgendwie einschreiten versuchen, so wie sie es bei Mega-Upload bereits getan haben. Genau wie man Dynamit für den Wegbau, aber auch für die Kriegsführung verwenden kann, so geht es auch bei Dezentralisierung darum, sie für den richtigen Zweck zu nutzen und nicht für kriminelle oder gefährliche Machenschaften zu missbrauchen.